Rational aber sind sie in dem Sinn, dass sie sich an gesellschaftliche Tendenzen anlehnen und dass, wer so reagiert, sich einig weiß mit dem Zeitgeist. Ein solches Reagieren kommt unmittelbar dem Fortkommen entgegen. Wer sich keine unnützen Gedanken macht, fast hätte ich gesagt, wer sich keine dummen Gedanken macht, der streut keinen Sand ins Getriebe. Es empfiehlt sich, nach dem Mund dessen zu reden, was Franz Böhm so prägnant nicht öffentliche Meinung nannte. Die sich einer Stimmung anpassen, die zwar durch offizielle Tabus im Schach gehalten wird, darum aber nur umso mehr Virulenz besitzt, qualifizieren sich gleichzeitig als dazugehörig und als unabhängige Männer. Schließlich blieb die deutsche Widerstandsbewegung ohne Massenbasis und eine solche ist schwerlich von der Niederlage herbeigezaubert worden. Gewiss darf man hoffen, dass die Demokratie tiefer Wurzeln geschlagen hat als nach dem Ersten Weltkrieg. Der antifeudale, durchaus bürgerliche Nationalsozialismus hat durch Politisierung der Massen gegen seinen Willen der bürgerlichen Demokratisierung in gewissem Sinn sogar vorgearbeitet. Junkerkaste wie radikale Arbeiterbewegung sind verschwunden, zum ersten Mal etwas wie ein homogen bürgerlicher Zustand hergestellt. Aber dass in Deutschland Demokratie zu spät kam, nämlich nicht zeitlich zusammenfiel mit dem wirtschaftlichen Hochliberalismus und dass sie von den Siegern eingeführt ward, lässt das Verhältnis des Volkes zu ihr schwerlich unberührt. Unmittelbar wird das selten geäußert, weil es einstweilen unter der Demokratie zu gut geht. Auch weil es der in politischen Bündnissen institutionalisierten Interessengemeinschaft mit der westlichen Demokratie, zumal Amerika, entgegen wäre. Aber die Rancune gegen die Re-Education spricht doch deutlich genug. So viel wird man sagen können, dass das System politischer Demokratie zwar in Deutschland als das akzeptiert wird, was in Amerika a working proposition heißt, also als funktionierendes, das bis jetzt Prosperität gestattete oder gar brachte. Aber Demokratie hat nicht derart sich eingebürgert, dass sie die Menschen wirklich als ihre eigene Sache erführen, sich selbst als Subjekte der politischen Prozesse wüssten. Sie wird eben als ein System unter anderen empfunden. So wie wenn man auf einer Musterkarte die Wahl hätte zwischen Kommunismus, Demokratie, Faschismus, Monarchie. Nicht aber als identisch mit dem Volk selber, als Ausdruck seiner Mündigkeit. Sie wird eingeschätzt nach dem Erfolg oder Misserfolg, an dem dann auch die einzelnen Interessen partizipieren, aber nicht als Einheit des eigenen Interesses mit dem Gesamtinteresse. Die parlamentarische Delegation des Volkswillens in den modernen Massenstaaten macht diese Identifikation auch schwierig genug. Oftmals wird man in Deutschland unter Deutschen der sonderbaren Äußerung begegnen, die Deutschen seien noch nicht reif für die Demokratie. Man macht aus der eigenen Unreife eine Ideologie, nicht unähnlich den Halbwüchsigen, die, wenn sie bei irgendwelchen Gewalttätigkeiten ertappt werden, sich auf ihre Zugehörigkeit zur Gruppe der Teenagers herausreden. Das Groteske dieser Argumentationsweise, also wir sind noch nicht reif zur Demokratie, deutet auf einen ernsten Widerspruch im Bewusstsein. Die Menschen, die derart unnaiv die eigene Naivität und politische Unreife ausspielen, wissen sich auf der einen Seite schon als politische Subjekte, an denen es wäre, ihr Schicksal zu bestimmen und in Freiheit die Gesellschaft einzurichten. Andererseits stoßen sie aber darauf, dass dem durch die Verhältnisse harte Grenzen gesetzt sind. Weil sie diese Grenzen mit dem eigenen Gedanken nicht zu durchdringen vermögen, schreiben sie die Unmöglichkeit, die in Wahrheit ihnen angetan wird, sich selber zu oder den Großen oder den Anderen.

dass heute überhaupt nur Übertreibung das Medium von Wahrheit sei, wenn es nicht schon immer so gewesen ist. Missverstehen Sie meine fragmentarischen und vielfach rhapsodischen Anmerkungen bitte nicht als Spenglerei. Meine Absicht war, eine von der glatten Fassade des Alltags verdeckte Tendenz zu bezeichnen, ehe sie die institutionellen Dämme überspült, die ihr einstweilen gesetzt sind. Die Gefahr ist objektiv, nicht primär eine im subjektiven Aspekt. Wie gesagt, vieles spricht dafür, dass Demokratie samt allem, was mit ihr gesetzt ist, die Menschen tiefer ergreift als in der Weimarer Zeit. Indem ich das nicht so offenbare hervorhob, habe ich vernachlässigt, was doch Besonnenheit mitdenken muss, dass innerhalb der deutschen Demokratie bis heute das Leben der Gesellschaft glücklicher sich reproduzierte als seit Menschengedenken. Und das ist denn auch sozialpsychologisch von erheblichem Gewicht. Die Behauptung, es stünde nicht schlecht um die deutsche Demokratie und damit um die wirkliche Aufarbeitung der Vergangenheit, wenn ihr nur Zeit genug und viel anderes bleibt, so wäre sicherlich nicht allzu optimistisch. Nur steckt im Begriff des Zeithabens etwas Naives und zugleich etwas schlecht Kontemplatives. Weder sind wir bloße Zuschauer der Weltgeschichte und können uns innerhalb ihrer Großräume mehr oder minder unangefochten tummeln, noch scheint die Weltgeschichte selbst, deren Rhythmus zunehmend dem der Katastrophe sich anähnelt, ihren Objekten jene Zeit zuzubilligen, in der alles von selber besser werde. Das verweist unmittelbar auf demokratische Pädagogik. Vor allem muss Aufklärung über das Geschehene einem Vergessen entgegenarbeiten, das nur allzu leicht mit der Rechtfertigung des Vergessenen sich zusammenfindet. Etwa, um ein Beispiel zu nennen, auf das Franz Böhm gern hinweist, durch Eltern, die von ihren Kindern die peinliche Frage hören müssen, wie es denn nun mit dem Hitler gewesen sei und die daraufhin, schon um sich selbst weiß zu waschen, nur allzu leicht von den guten Seiten reden und davon, dass es eigentlich gar nicht so schlimm gewesen sei. In Deutschland ist es Mode, auf den politischen Unterricht zu schimpfen. Und sicherlich könnte er besser sein. Aber der Bildungssoziologie liegen jetzt schon bündige Daten vor, die drastisch beweisen, dass der politische Unterricht, wo er überhaupt mit Ernst und nicht als lästige Pflicht betrieben wird, unvergleichlich viel mehr Gutes stiftet, als man ihm gemeinhin zutraut. Nimmt man jedoch das objektive Potenzial eines Nachlebens des Nationalsozialismus so schwer, wie ich es glaube, nehmen zu müssen, dann setzt das auch der aufklärenden Pädagogik ihre Grenzen. Mag sie nun soziologisch oder psychologisch sein, praktisch erreicht sie ohnehin wohl meist nur die, welche dafür offen und eben darum für den Antisemitismus kaum anfällig sind. In unserer Arbeit ist das jene Gefahr, die man in Amerika bezeichnet mit dem Sprichwort Preaching to the Saved, also denen predigen, die ohnehin bereits gerettet sind. Andererseits jedoch ist es keineswegs überflüssig, auch diese Gruppe durch Aufklärung zu stärken. Im Gegenteil, man könnte sich wohl vorstellen, dass sich aus ihr so etwas wie Kadres bilden, deren Wirkung in den verschiedensten Bereichen dann doch das Ganze erreicht und die Chancen dafür sind umso günstiger, je bewusster sie selbst werden. Selbstverständlich wird Aufklärung bei diesen Gruppen sich nicht bescheiden. Ich will dabei von der sehr schwierigen und uns mit größter Verantwortung belastenden Frage zunächst einmal absehen, wie weit es gut sei, bei Versuchen zu öffentlicher Aufklärung aufs Vergangene einzugehen und ob nicht gerade die Insistenz darauf trotzigen Widerstand und das Gegenteil dessen bewirke, was sie bewirken will. Mir selbst